O, die ihr glaubt, kämpft gegen diejenigen, die in eurer Nähe sind, den Ungläubigen. Sie sollen in euch Härte vorfinden und wisset, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist.